Das ist Arbeit. Ach, liebe Leute, denkt doch nach. Spinner sind hier an der Macht. Sie kürzen nur beim kleinen Mann und schrauben dann ihre Diäten an. Steht er endlich auf, vor dem Spiegel guckt er sich nochmal an. Jetzt muss er mal hoch, 8 Stunden lang. Er freut sich auf sein Wochenende sehr, aber die Börse ist schon wieder leer. Vor allen Dingen war die Steuerzahlung grandios. Ich freue mich zu sehr, die Maluche für mir nicht schwer. Ich bezahle sogar noch Steuern drauf, das war mir hier gar nicht aus. Scheiden lassen, jetzt muss aber ihr 1000 Märker lassen. 500 Mark bleiben ihn zum Leben. Jetzt wird er wohl nach Reichtum streben. Eins, zwei, drei.